SRF 2 Kultur. Kontext mit Hansjörg Schulz. Elena Ferrante. Niemand kennt sie, alle lesen sie. Die Autorin aus Italien, die mit ihrer Saga Meine geniale Freundin einen großen literarischen Hype ausgelöst hat. Mehr als 10 Millionen Mal wurde ihre vierbändige Saga weltweit verkauft. Mehr als 1 Million Mal im deutschsprachigen Raum. Nun ist der 4. und letzte Teil der Saga auf Deutsch bei Suhrkamp unter dem Titel Die Geschichte des verlorenen Kindes erschienen. In einem Kontext von Nicola Steiner und Hans-Ulrich Probst beleuchten wir das Phänomen Ferrante, das die Verlagswerbung so anpreist. Neapel der 50er Jahre. Die schüchterne Elena und die draufgängerische Lila sind beste Freundinnen. Sie wachsen in einem ärmlichen Viertel am Stadtrand auf. Pralles Leben auf den Straßen, Familien, die sich seit Generationen befehden, Silvesterfeuerwerke, die in Schießereien ausarten. Ihre Freundschaft wird den beiden über 60 Jahre alles bedeuten. Im Guten wie im Schlechten. Bis die eine spurlos verschwindet und die andere zurückblickt, um das Rätsel dieses Verschwindens zu lösen. Elena Ferrante, die große Unbekannte der Weltliteratur. Niemand kennt sie, alle lesen sie. Alle lesen sie. Bei mir im Studio ist eine verrannte Leserin, die Literaturredakteurin Annette König. Annette König, wir haben eben den Buchtrailer zu Elena Ferrantes neapolitanischer Saga Meine geniale Freundin gehört. Da kriegt man ja auch gleich Lust, über diese beiden Freundinnen und die Autorin mehr zu erfahren. Fangen wir mal bei der Autorin an. Wer ist denn Elena Ferrante? Ja, Elena Ferrante ist ein Pseudonym. Man vermutet, dass die Übersetzerin Anita Raya hinter der geheimnisvollen Autorin steckt. Also ein Journalist hat das herausgefunden anhand des Zahlungsverkehrs zwischen dem italienischen Verlag und dieser Frau, aber bestätigt wurde das bis anhin nicht. Wir haben es vorhin gesagt, die vier Bücher sind ungemein erfolgreich. 10 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Im deutschsprachigen Raum sind es 1,3 Millionen Exemplare. Was ist denn das Erfolgsrezept? Hat der ganze Hype um die Autorin das Ganze auch so bekannt gemacht? Also sicher hat das Rätseln um Ferrantes Identität auch ihre Publizität verstärkt. Aber das Erfolgsrezept steckt in Elena Ferrantes atmosphärisch dichten und packenden Geschichte und natürlich in ihrer Sprache, mit der sie ihre Figuren zum Leben erweckt. Mhm. Die Saga Meine geniale Freundin handelt von einer Frauenfreundschaft. Was ist das Besondere an dieser Freundschaft? Es ist eine tiefgreifende Freundschaft. Eine Freundschaft, die die Entwicklung und die Lebensläufe der beiden Protagonistinnen Lila und Elena prägt. Eine Freundschaft, die inspiriert, aber auch manipuliert und zerstört. Da wird mit harten Bandagen gekämpft, wer von beiden die bessere ist. Ein ganzes Leben lang, bis Lila spurlos verschwindet und Elena ihre gemeinsame Geschichte aufschreibt. Und vier Bände umfasst diese Saga. Jetzt hängen diese Bände eigentlich eng zusammen oder kann man jedes für sich lesen? Also sie hängen sehr eng zusammen. Die Saga ist sehr komplex. Langsam führt Elena Ferrante einem in ihren Mikrokosmos hinein, in das Rione. Das ist ein Armutsquartier am Rande von Neapel, welches wirklich existiert. Und die Autorin erzählt nicht nur die Geschichte von den beiden Freundinnen, sondern auch von den Menschen dort, von ihren Schulkameraden, von den Lehrern, von den Eltern, von den Arbeitern und von den Mafiosi. Und wenn man diesen Aufbau überspringt, dann wird es schwierig, sich in der Welt von Elena Ferrante zurechtzufinden. Können Sie denn für uns kurz zusammenfassen, was in den Bänden 1 bis 4 steht? Ich versuche es kurz. 2200 Seiten. Ja, genau. Also im ersten Band erzählt die Autorin, wie die Freundschaft zwischen Lila und Ella begonnen hat. 6 Jahre waren die beiden alt, als sie mutig zusammen die Treppen zum Mafiaboss des Quartiers erklimmen, um ihm zu sagen, er hätte ihnen ihre Puppen weggenommen. Jene Puppen, die sie vorher vorsätzlich in ein Kellerloch geworfen haben. Also schon da spürt man, da geht es darum, sich gegen gesetzte Autoritäten aufzulehnen. Band 2 handelt dann vom Versuch der beiden Frauen, dem Sumpf ihrer Herkunft zu entkommen. Lila heiratet früh, macht eine gute Partie. Elena geht studieren. Und in Band 3 ist dann Lilas Ehe gescheitert. Sie muss sich in einer Salamifabrik abrackern, während Elena ihren Erfolg als Autorin feiert. Und dann in Band 4 sind die beiden reife Frauen, die große Verluste erlitten haben und diese nicht unbeschadet überwinden konnten. Also 4 große Bände. Haben Sie ein Lieblingsband dabei? Es ist schwierig zu sagen. Alle haben mir gefallen, aber am meisten bewegt hat mich Band 4, die Geschichte des verlorenen Kindes. Es ist ein dunkles, tragisches Buch, das vor Augen führt, es geht schnell, das Leben. Es geht ja insgesamt in den Büchern um 2 Frauen. Es geht um eine Frauenfreundschaft. Das klingt ja auch ziemlich nach Frauenlektüre. Ist das Ganze vor allem auch für Frauen geschrieben oder können und sollen Männer das auch lesen? Männer müssen das lesen. Ja, also ich habe den ersten Band wenigstens gelesen. Ja, ich finde, es geht darin natürlich um Freundschaft, was universell ist, aber es geht vor allem auch um das nackte Überleben in einer Welt, in der Männer dominant sind, in der die Gamora die Fäden zieht, in der Gewalt herrscht auf der Straße und zu Hause und in der politisch sehr viel im Gange ist. Erst Nachkriegszeit, danach Klassenunruhen, Kommunisten gegen Faschisten, Studenten und Arbeiter gegen Unternehmer, Männer gegen Frauen. Elena Ferrantes Saga ist auch ein Zeitdokument. Das interessiert Mann wie Frau. Sie sind ja Annette König, das können unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich deutlich raushören, von dieser Saga sehr begeistert. Was begeistert Sie denn am meisten? Ist es auch die literarische Qualität? Ja, es ist das atmosphärisch Dichte. Ich finde, Elena Ferrante liest man nicht, man fühlt, man schmeckt, man lebt ihre Bücher. Ihre Figuren sind dreidimensional für mich. Also ich erhalte Einblick in ihre intimsten Gedanken, in ihre Abgründe. Und dann tauche ich noch in ihre Welt hinein, in das Neapel der 50er, 60er und 70er Jahre. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Und die Autorin weiß auch einfach, wie man einen guten Plot schreibt. Also sie arbeitet mit Gegensätzen, Lilla und Leno, die nicht gegensätzlicher sein könnten. Sie setzt Cliffhanger und dann hat sie eine Sprache, die einen Sog entwickelt. Man liest und liest und gerät in dieses ominöse Ferrante-Fieber. Sie haben gerade gesagt, die Sprache entwickelt einen Sog, den man sich nicht entziehen kann. Wie macht Elena Ferrante das? Wie ist ihr Schreibstil? Ja, ich habe eher daran recht herumschlüsseln müssen. Also eine sehr poetische Sprache und zugleich schreibt sie sehr unaufgeregt in langen Sätzen. Sie nimmt sich sprachlich sehr zurück. Also wenn starke Gefühle oder dramatische Ereignisse beschrieben werden, setzt sie nicht noch einen drauf mit der Sprache. Sie stiehlt den Ereignissen nicht die Show. Es ist eine Sprache, die die Handlung begleitet. Ihre Worte werden zu meinen Gedanken und ich denke, das ist eines ihrer Erfolgsrezepte. Danke erstmal bis hierher, Annette König. Kontext heute über die Erfolgsstory von Elena Ferrante. Wir haben erfahren, diese Geschichte von 2 Frauen lebt sehr stark von der Atmosphäre, von der Reise durch das Neapel der 50er, 60er, 70er Jahre bis in die Gegenwart. Da kreuzen sich die Stadtgeschichte, die Geschichte Italiens und die Lebensgeschichte der beiden Protagonistinnen. Wir wollen nun Elena Ferrantes Neapel besser kennenlernen und gehen mit Hans-Uli Probst auf eine Stadtrundfahrt. Diese Stadt ist kein gewöhnlicher Ort. Sie ist eine Erweiterung des Körpers, eine Wahrnehmungsmatrix, der Vergleichswert für alle anderen Erfahrungen. Alles, was mir dauerhaft wichtig geworden ist, spielt sich vor dem Hintergrund dieser Stadt ab. So hat Elena Ferrante einmal die Bedeutung von Neapel für sich charakterisiert. Zugleich blieb und bleibt ihr Verhältnis zu ihrer Geburtsstadt zwiespältig. Es war ein Ort, an dem ich mich dauernd in Gefahr wähnte. Eine Stadt der plötzlichen Streitereien, der Schläge, der schnellen Tränen, der Meinungsverschiedenheiten, die in Flüchen endeten, der unwiederholbaren Obszönitäten. Eine Stadt derart übersteigerter Emotionen, dass sie unerträglich künstlich wirkten. Ich lief fort, sobald ich konnte. Zitat Ende. Den Besucher von Neapel verblüfft an dieser Charakterisierung, dass die Hiesigen dieses Dramatische und Wilde der Stadt genauso erleben wie jene, die von ferne kommen. Auch wenn dank der Sanierungen in den letzten Jahrzehnten, unter anderem dank dem Bau der Metrolinie 1, die unter der Altstadt durchfährt, und dank strenger Verkehrsführung, die Situation zumal für die Fußgänger nicht mehr ganz so abenteuerlich und bedrohlich wirkt wie früher, der stetige Lärm fährt doch in die Eingeweide. Raimondo Di Maio, der in der Altstadt, im Universitätsviertel, die Libreria Dante e Descartes führt, Di Maio sagt, Neapel verdanke Elena Ferrante viel in diesen Zeiten der Krise von Buchhandel und Verlagswesen. Devo dire che dobbiamo molto in un momento in cui c'è una grande crisi del libro, una grande crisi dell'editoria. Quest'opera funziona, porta la città in primo piano e dopo lo stigma della spazzatura, del malgoverno della città, della camorra, finalmente è arrivato qualcosa che la mette in una luce meno pregiudizievole, con meno pregiudizi. Dieses Werk, so der Buchhändler Di Maio, funktioniert. Es rückt die Stadt ins Zentrum. Und nach der Stigmatisierung durch all den Müll, unfähige Politiker, Misswirtschaft und Camorra, leuchtet Elena Ferrante die Stadt vorurteilsfreier aus. Tauchen wir also ein in Ferrantes Neapel. Der Rione Luzzatti, wo Elena und Lila aufwachsen, befindet sich gleich hinter dem Bahnhof im Nordosten des Zentrums. Es ist Sonntagmorgen, kaum jemand zu sehen, bis wir zur wenig spektakulären Kirche kommen, wo eben der Wochenklatsch verhandelt wird. Der erste Eindruck kontrastiert mit dem eher düsteren Bild von dunklen Treppenhäusern, schmutzigen Hinterhöfen und unheimlichen Sträßchen, das der Roman zu Beginn evoziert. Simona Mandato bestätigt das. Sie ist in Neapel geboren, hat in Belgien und Deutschland studiert, ist vor 14 Jahren zurückgekehrt und jetzt Reiseführerin, die auch gezielte Reisen ins Ferrante-Land anbietet. Wenn man das besichtigt, ist man ein bisschen vielleicht enttäuscht, weil das nicht dem entspricht, was im Buch beschrieben wird. Ne? Also das ist gar kein schlechter Viertel. Und das, was ich dort wiederfinde vom Neapel, ist ein Arbeiterviertel. Also da ist keine Kriminalität. Also das sind ganz normale Leute, die aus ihrer Arbeit leben. Vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten. Also reich sind sie nicht, ganz arm auch nicht. Es ist ein durchaus helles Viertel mit offenen Plätzen, heute natürlich von weit mehr Autos überstellt als vor 50 Jahren, mit spärlichem Grün und 5- bis 6-geschossigen Wohnblöcken mit wenigen Läden. Die Leute mussten uns eher skeptisch. Und auf die Frage, ob sie L'Amica Geniale und ihre Autorin kennen, ernten wir lange nur Kopfschütteln. Dafür stoßen wir auf zwei kleine Mädchen mit ihren Puppen im Arm und sie laufen gleich weg vor uns. Und da steht natürlich der Romananfang vor unseren Augen mit den beiden Mädchen und ihren Puppen, wo Elenas Puppe von Lila mutwillig in ein Kellerloch geworfen wird. Es ist der Anfang des Leitthemas von Verlust und Selbstauflösung. Puppen sind im ganzen Werk der Ferrante leitmotivisch präsent. Elenas alte, verlorene Puppe taucht übrigens Jahrzehnte später, ganz am Ende des vierten Romans, wundersam wieder auf. Schließlich kann uns Antonio Brea, pensionierter Angestellter und seit Jahrzehnten im Rione ansässig, genauer Auskunft geben. Dieses Quartier ist teils vor dem Zweiten Weltkrieg in der faschistischen Ära, großenteils aber gleich in der Nachkriegszeit, Anfang der 50er Jahre, entstanden. Che era poi praticamente un rione popolare, che era per le officine che stavano qua, dei ferrovieri e delle aziende metallurgiche, perché in questa zona c'erano molte aziende metallurgiche. Sì. Es war ein Quartier für Eisenbahner und Metallarbeiter, ein reines Arbeiterquartier, das sich noch ähnlich präsentiert wie zur Zeit der Handlung des Buches. Ed era sostanzialmente un quartiere operaio. Sì. Solo operaio. Poi con gli anni, insomma, ovviamente. Però sì, il nucleo del libro e la ricerca che voi fate, come già non ha avuto grandi ristrutturazioni. Sì, è rimasto così. I viali sono rimasti quasi gli stessi. I cortili sono rimasti gli stessi. Sì. Gli stessi palazzi sono rimasti gli stessi. Die Bauten, die Höfe, die Palazzi sind dieselben. Auch die für Elenas und Lilas Entwicklung wichtige Gemeindebibliothek steht unverändert eindrucksvoll direkt am Bahngeleise. Antonio Brea erläutert, die Bewohner, auch wenn sie nicht lesen, hätten durchaus realisiert, dass eine von ihnen dazu fähig war, dieses Buch zu schreiben und den Rione weltweit bekannt zu machen. Abbiamo appreso che una nostra, diciamo, concittadina conterranea, ha avuto questa capacità di fare questo libro e di mettere al centro del mondo il Rione Luzzatti. Auch im Viertel wisse niemand mehr, wer und woher Elena Ferrante war. Doch auch jene, welche die Bücher nicht gelesen hätten, redeten davon. Anche quelli che non hanno letto i libri, i suoi libri, ne parlano, no? Ne parlano. E tutti quanti sono curiosi anche di sapere chi era. Alle sind sie neugierig und möchten wissen, wer sie war, wer sie ist, unterstreicht Antonio Brea. Und die Reiseleiterin Simona Mandato bestätigt. Die Leute im Viertel, ne, Luzzatti kennen sie gar nicht. Und insofern, von Stolz kann man nicht wirklich sprechen. Vielleicht die Stolz, dass eine Neapolitanerin zu einer solchen berühmten, also weltweit berühmten Schriftstellerin geworden ist, dass sogar ihre Bücher zu einer 4 Jahren Fernsehserien wird. Das vielleicht schon, aber nur für diejenigen, die sie gelesen haben. Und das sind sicherlich nicht die Mehrheit. Der Rione-Bewohner Antonio Brea gehörte also als Leser eher zu den Ausnahmen und er rühmt das Buch sehr. È la storia che conta. Lei ha fatto un bellissimo libro dove ha messo, diciamo, la storia di un quartiere delle persone che ci abitavano, che sostanzialmente gran parte è rimasta ancora così, perché anche se ha avuto queste trasformazioni, però insomma è ancora, diciamo, il suo quartiere. Es ist auch die Geschichte eines Quartiers und seiner Bewohner, meint Antonio Brea nicht ohne Stolz. Ungeachtet diverser Veränderungen und Umgestaltungen bleibt es ihr Viertel, ihr Rione. Auch der Buchhändler Raimondo Di Maio ist beeindruckt, wie plastisch Elena Ferrante die Stadt und ihre Geschichte darstellt. Vor allem auch die kulturelle Sozialisation der beiden Mädchen aus der Unterschicht. Es sei sehr interessant, betont er, wie die politische Bewusstwerdung die eine zum Studium, die andere immerhin zu einem klaren Bewusstsein, ihrer Klasse nämlich, führe. È molto interessante questa formazione culturale delle ragazze, come la coscienza politica porta queste ragazze una delle ragazze almeno a studiare e l'altra a prendere consapevolezza. Naturalmente mi sembra troppo una strada dritta, mi sembra che bisogna partire da un punto per arrivare all'altro punto. Dem anspruchsvollen Leser Di Maio ist der Roman etwas als zu gerade Straße angelegt, welche zu offensichtlich von einem Punkt zum nächsten führe und sowohl den sozialen Aufstieg Elenas wie umgekehrt etwa die Ansiedlung eines Schuhgeschäfts für Lila an der höchst vornehmen Piazza dei Martiri als allzu leicht darstelle. Das sei damals erheblich härter gewesen, meint er. Nun, wer auf der stillen, edlen Piazza dei Martiri im Herzen Neapels steht, der bewundert freilich, wie geschickt Elena Ferrante ihre Schauplätze gewählt hat, wie subtil sie die Spannungsfelder zwischen den proletarischen Rione und den bürgerlichen Quartieren, etwa auch der Via Tasso, wo die arrivierte Elena später mit Meerblick wohnen wird, ausleuchtet, wie nuanciert sie die sozialen Gegensätze auslotet und auch sprachlich immer wieder differenziert. Natürlich gäbe es heute mehr soziale und lokale Durchmischung, führt die Politikwissenschaftlerin und Reiseführerin Simona Mandato aus. Und es gibt mittlerweile auch wie eine Art Auseinandersetzung zwischen den Menschen aus einem Viertel, aus einem reicheren und den aus einem eher sozial niedrigeren Viertel. Was eigentlich auch im Buch vorkommt, ne? Also der Kampf in Piazza dei Martiri zum Beispiel. Das heutige Neapel pulsiert und ist wenigstens teilweise auch vom Autoverkehr und der unvermeidlichen Motorini-Plage befreit, etwa in der traditionellen Einkaufsstraße Via Toledo. Trotz Bausünden, Müllskandalen und einer trotz oder wegen verstärkten Durchgreifens der Justiz immer gewalttätiger gewordenen Camorra verteidigt Simona Mandato ihre Stadt. Vieles sei besser geworden, nicht zuletzt dank EU-Geldern, die nach der Anerkennung der Stadt das Weltkulturerbe vor bald 25 Jahren reichlich flossen und eben U-Bahn-Bau und Altstadtsanierung erlaubten. Neapel ist immer eine Stadt, die verblüffend ist. Also auf einer Seite erlebt man ein bisschen vielleicht Angst, ne, in einigen Vierteln. Man sieht einige Gesichter, wovon man Angst haben kann. Aber auf der anderen Seite kann man nur bewundern, wie alles trotz des Chaos alles fließt. Viel, viel Kreativität kann man auf der Straße erleben. Ja, Neapel hat zwei Gesichter, zwei Seiten. Und es ist wirklich eine ganz besondere Stadt. Ne? Diese vielfältigen, widersprüchlichen Gesichter prägen auch Elena Ferrantes ambivalente Haltung zu ihrer Heimat. Wie ja die ebenso unverbrüchlichen wie zwiespältigen Gefühle von Lila und Lenou zueinander den ganzen Roman durchziehen. Wenn ich zurückkehre, verspüre ich zunächst Momente überbordender Freude, hat sie einmal geschrieben. Doch dann, im Laufe eines Nachmittags, erfüllt mich Hass. Ich regrediere, bin plötzlich wieder sprachlos. Ich habe das Gefühl zu ersticken und spüre eine diffuse Angst. Zitat Ende. Und was sagt einer der derzeit bekanntesten Neapolitaner über die Autorin? Einer, der anders als Elena Ferrante unfreiwillig im Verborgenen lebt. Roberto Saviano, Verfasser von Gomorra und anderer kritischen Texte zu Camorra, ist ein großer Bewunderer von Elena Ferrantes Werk. Was überzeugt ihn an Ferrantes Neapel? Ihre mimetische Erzählkunst habe ihn seit je, seit dem Erstling L'amore molesto, lästige Liebe, fasziniert, sagt Roberto Saviano am Telefon. Ma la sua è una capacità narrativa mimetica che mi ha sempre molto intrigato. Poi è un percorso che piaceva molto anche l'amore molesto, è un percorso quello della Ferrante e che non si riduce in un libro, ma ecco, riesce a costruire un mondo attraverso cui l'universo femminile non ha semplicemente la declinazione di una rivendicazione, ma di una complessità. Es gelinge Elena Ferrante, so Roberto Saviano, eine Welt zu konstruieren, in der das weibliche Universum sich nicht in Forderungen erschöpfe, sondern in seiner ganzen Komplexität entfalte. Was, frage ich ihn weiter, verbindet Elena Ferrante und Roberto Saviano im Blick auf ihre Heimatstadt? Sie beide, so glaube er, wählten die Straße von Neapel als Metapher für die ganze Welt, empfinden beide das Privileg, an einem Ort geboren zu sein, der alle nur denkbaren menschlichen Typologien enthalte, sagt Saviano weiter, und das sei übrigens schon ein Gedanke von Filmregisseur Federico Fellini gewesen. Entrambi credo scegliamo la strada di Napoli come metafora del mondo, cioè sentiamo di essere nati in un posto che ci dà un enorme privilegio, cioè di contenere tutte le tipologie umane possibili. Era una idea anche di Fellini, che diceva di andare a Napoli prima di ogni film perché Napoli conteneva tutti i visi possibili. Lui, guardando visi e sguardi, immaginava poi visi e sguardi dei suoi personaggi, anche se poi ambientava altrove il film. E questa cosa, secondo me, rende il tratto comune che abbiamo. Fellini, so Roberto Saviano, sei jeweils vor jedem Drehbeginn nach Neapel gegangen, weil er in Neapel sämtliche denkbaren Gesichter und Blicke gefunden habe. Und aufgrund dieser Gesichter habe Fellini dann die Gesichter und Blicke seiner Filmfiguren entworfen, auch wenn er die Filme ganz anderswo spielen ließ. Diese menschliche Universalität bilde den verbindenden Zug zwischen Ferrantes und seiner Arbeit, erklärt Roberto Saviano zum Schluss. Hans-Ulrich Probst mit seiner Reportage aus dem Neapel Elena Ferrantes. Annette König, kennen Sie eigentlich Napoli? Haben Sie diese Schauplätze auch erkannt? Also ich war noch nie in Neapel, hätte natürlich jetzt einen Grund. Ja. Die Schauplätze habe ich erkannt, also so, wie ich sie mir imaginiere. Und zwar die Kirche, in der Lila geheiratet hat und vor deren Stufen auch die Mafiosi-Brüder umgebracht wurden. Ja, das habe ich dann plastisch vor Augen gesehen. Was mir gefehlt hat und was ich ganz wichtig gefunden hätte, ist dieser berühmte Tunnel, durch den diese beiden Protagonistinnen einmal versuchten, ihr Quartier zu verlassen. Ja, und der muss sehr eindrücklich sein, düster und eben stark von Gerüchen und wie ein Tor zu einer beängstigenden Welt für Lila und Elena. Das hat Ihnen gefehlt. Was hat Sie denn überrascht in diesem Bericht aus Neapel? Also die Bemerkung, dass die Realität nicht dem Abbild von Neapel in Elenas Ferrantes Text entspricht. Ich habe diesen Text überhaupt nie als düster empfunden, als ärmlich, aber eben nicht als düster. Das Bild, das sie von Neapel zeigt, ist vital und es ist jenes Bild, das ich auch von Neapel habe.